الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره أما بعد. طيب, wir haben heute den 55. Fajr-Unterricht von das Buch Jami' al-Ulum al-Hikam, Imam Ibn Rajab al-Hanbali, Rahimahullah. Wir sind stehen geblieben bei dem letzten Teil von den 12. Hadith an Abi Hurairah radiyallahu anhu an den Nabi sallallahu alayhi wa sallam aqal من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره. طيب, von Abu Huraira رضي الله عنه von النبي صلى الله عليه وسلم das sagte, von der schöne Islam des einen ist sein Unterlassen oder das Lassen von dem, was ihm nicht kümmert. Ein Hadith Hasan überliefert bei Tirmidhi und anderen. Es fällt uns ein ganz kleiner Teil noch. Ibn Rajab sagt, und es kamen Ahadith, es wurden Ahadith überliefert, die eindeutig sind, dass wenn der Kafir Muslim wird und sein Islam auch schön und gut wird, dann werden seine Sünden im Schirk zu guten Taten umgewandelt. Im Zustand des Schirkes, zu guten Taten umgewandelt. So überlieferte At-Tawarani von Hadith von Abdurrahman ibn Jubay ibn Nafir von Abi Farwata Shatb annahu, dass er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und sagte: Siehst du, wenn ein Mann oder einer alle Sünden gemacht hat und er hat nichts gelassen, von den Sünden, so kann er bereuen. Er sagte: Bist du Muslim geworden? Er sagte ja. Er sagte, so tu das Gute und unterlasse das Schlechte, dann wird Allah dir diese Sünden, diese Sünden, alles zum Guten umwandeln. Er sagt, und mein Betrug und meine Unsittlichkeit? Er sagte ja. So hat dieser Mann nicht aufgehört, Takbir zu sagen, ein Allahu Akbar zu sagen, bis er weggegangen ist, weil er sich gewundert hat. Okay. Und er überlieferte dies mit einer schwachen Überlieferung von Abi Nufail von dem Nabi sallallahu alaihi wasallam. Und Ibn Abi Hatim und andere überlieferten ähnlich wie dies als Mursal, okay, als Hadith Mursal, ein Hadith, eine Aussage des Tabi'i. Okay. Dass er sagt, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ohne dass er den Sahabi erwähnt. Okay. Und Al-Bazzar überlieferte den ersten Hadith. Okay. Und so weiter. Okay. Das ist der 12. Hadith und wir sind da stehen geblieben. Okay. So machen wir inshallah mit dem 13. Hadith weiter. Der 13. Hadith von Anas ibn Malik radiyallahu anhu von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Keiner von euch ist gläubig, bis er für seinen Bruder das liebt, was er für sich selbst liebt. Überliefert bei Al-Bukhari und Muslim. Ibn Rajab rahimahullah sagt, dieser Hadith überlieferten sie, Al-Bukhari und Muslim, in As-Sahihain, Sahih Al-Bukhari und Sahih Muslim, von den Hadith von Qatada, von Anas, und der Wortlaut bei Muslim ist, bis er für seinen Nachbar oder seinen Bruder, der Überlieferer, zweifelte. Hat er gesagt, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, für seinen Nachbar oder für seinen Bruder? Das ist der Wortlaut bei Muslim. Okay, jedoch bei Bukhari ist es eindeutig, für seinen Bruder. Und diesen Hadith überlieferte auch ein Imam Ahmad, und sein Wortlaut, oder das Wortlaut bei ihm ist: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. Das heißt, der Diener erreicht die Wirklichkeit des Imans nicht, bis er für die Menschen das lebt, was er für sich selbst von den Guten liebt. Und diese Überlieferung erklärt die Bedeutung oder zeigt die Bedeutung der Überlieferung, die bei Al-Bukhari und Muslim überliefert wurde. Und das nämlich, dass das Gemeinte mit der Verneinung des Imans ist, die Verneinung der Erreichung seiner Vollständigkeit und seiner Wirklichkeit. Yani, die Verneinung hier wurde, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, keiner von euch ist gläubig. Er verneint, verneinen kommt von Nein. Ja? Er verneint den Iman. Das heißt, er hat nicht den vollständigen Iman verneint, ja? Den Grundsatz des Imans, ja, dass er Kafir wird, sondern die Vollständigkeit, dass er seine Vollständigkeit, ja, des Imans erreicht. Ja? Okay? Ja, die höchste Stufe des Imans erreicht. Denn oft in den Scharia-Wortlauten wird der Iman verneint allgemein, weil einige seiner Säulen und seiner Pflichten nicht vorhanden sind oder verneint werden. Yani, oft in der Scharia, wenn der Iman verneint wird, dann meint man manchmal damit den Grundsatz des Imans, ja, den Grundsatz des Imans, yani, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ, zum Beispiel فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Aber nein, bei deinem Herrn, sie werden nicht glauben, bis sie dich als Richter einsetzen in ihre Streitigkeiten und dann in ihren Herzen nichts dagegen empfinden und sich völlig ergeben oder fügen. Hier ist der Grundsatz des Imans gemeint. Der Grundsatz des Imans bedeutet, dass wenn sie das nicht machen, wenn sie sich nach jemandem anderen richten, dann sind sie Kuffar. Das ist der Grundsatz des Imans. Ja? Wenn der verneint wird, dann ist der eine Kafir. Okay? Und manchmal ist das der verpflichtende Iman, der Pflicht-Iman. Denn der Iman besteht aus drei Stufen. Der Grundsatz des Imans, der verpflichtende Iman und der Al-Iman al-Mustahab, der empfohlene Iman. Der verpflichtende Iman sind die Pflichten. Wenn jemand das tut, ja, der Grundsatz des Imans zuerst, wenn jemand das tut, ist er ein Muslim. Ist er ein Mu'min. Ja, und wenn er es unterlässt, ist er ein Kafir. Ja, alles, was Kufr und Schirk ist. Wenn das getan wird, ja, ist der Grundsatz des Imans verneint. Der verpflichtende Iman ist, wenn er das tut, ja, wenn er die Sünden tut, wird er bestraft. Jedoch sind diese Sünden nicht, erreichen nicht die Stufe von Kufr und Schirk. Okay? Und wenn er diesen verpflichtenden Iman tut, wird er belohnt, und wenn er ihn unterlässt, wird er bestraft. Aber keine Strafe, die den Iman komplett auflöst. Der empfohlene Iman, das sind die empfohlenen Taten. Salat al-Sunnah zum Beispiel, ja, die Sunnah gebeten, ja, bestimmte Sunnen, ja, die empfohlenen Sachen der Scharia. Okay? Wenn er sie tut, ja, wird er was? Wird er belohnt. Und wenn er sie nicht tut, wird er nicht bestraft. Okay, oder das Beseitigen von Schädlichen vom Weg und so weiter und so fort. Okay? Wie zum Beispiel die Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, auch, der Unzüchtige, ja, jemand, der Sinne macht, während er Sinne macht, ja, ist er kein Mu'min. Der Unzüchtige macht keine Unzucht, während er Unzucht macht, während er Mu'min ist. Ja? Das heißt, wenn er das macht, während er das macht, ist er kein Mu'min. Und der Dieb, während er stehlt, ist kein Mu'min. Und derjenige, und er trinkt keinen Alkohol, wenn er es trinkt, ist er kein Mu'min. Okay? Das ist was? Die Verneinung von was? Von dem verpflichtenden Iman. Okay? Oder seine Aussage, la yu'minu man la ya'manu man la ya'mana jaruhu bawa'iqah. Oh, bawa'iqah. Ja? Keiner ist gläubig, dessen Nachbar sein Leid und seine schlechten Sachen nicht sicher, von ihm nicht sicher ist. Okay? So ist auch hier der verpflichtende Iman gemeint. Okay? Wie erkenne ich das? Ganz einfach. Die Sachen, die Kufr und Schirk sind, gehören zu was? Zu dem Grundsatz des Imans. Und die Sachen, die Sünde sind, ja, gehören zu dem Grundsatz des Imans, bedeutet, beziehungsweise anders, die Sachen, die Säulen des Islams sind, ja, gehören zu dem Grundsatz des Imans. Und dieser Grundsatz des, Grundsatz des Imans wird nur aufgelöst durch was? Kufr und Schirk. Der verpflichtende Iman, alles was Allah verpflichtet hat, okay, was nicht zu den Säulen des Islams gehört. Okay? Und das, was ihn auflöst, sind die Sünden, okay? Die Sünden, die unter Kufr und Schirk sind. Und der empfohlene Iman, alles, was Allah und sein Gesandter empfohlen haben, und das, was ihm auflöst, ist alles, was Allah und sein Gesandter verabscheut haben, beziehungsweise je mehr man gut Empfohlenes tut, desto mehr ist der empfohlene Iman da. Okay? Und die Gelehrten waren strittig oder uneinig über den Begeher der großen Sünden. Kann man, wird er genannt als Mu'min, dessen Iman gering ist, ja, gering ist, ja, fehlerhaft ist, ja, sinkend ist, oder wird er nicht als Mu'min genannt, sondern nur Muslim und kein Mu'min? Es gibt dafür zwei Aussagen, zwei Meinungen. Sind zwei Überlieferungen von Imam Ahmad. Yani einmal sagen sie so und einmal sagen sie so. Einmal sagen sie, nein, er wird als Mu'min auch bezeichnet. Und einmal sagt man, nein, er wird nur als Muslim bezeichnet. Wer aber die kleinen Sünden begeht, so wird der Name, es geht nur um den Namen, nicht um den Hukum, Vorsicht, ja, wird der Name des Imans von ihm niemals, jemand der kleinen Sünden begeht, von ihm geht der Name des Imans vollkommen oder vollständig nicht weg, sondern er ist ein Mu'min, dessen Iman gering ist, ja, oder yani fehlerhaft ist, oder yani sinkend ist, ja, von seinem Iman sinkt, je nachdem, was er von Sünden begangen hat. Und die Aussage, dass der Begeher der großen Sünden, dass man zu ihm sagen kann, dass er ein Mu'min, dessen Iman fehlerhaft oder sinkend ist oder yani, gering ist, diese Aussage wurde überliefert von Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu. Und es ist eine Aussage, und es ist die Aussage von Abdullah ibn Mubarak wa Ishaq wa Abi Ubaid und andere von den Tabi'in. Und die Aussage, dass er nur ein Muslim ist und kein Mu'min, wurde überliefert von Abu Ja'far Muhammad ibn Ali, und einige Gelehrten erwähnten, dass das yani das Gewählte bei Ahlus Sunnah, die gewählte Aussage bei Ahlus Sunnah ist. Okay? Yani es gibt Uneinigkeit darüber. Und Ibn Abbas sagte, der Unzüchtige, von ihm wird der Licht des Imans entrissen. Und Abu Huraira sagte, von ihm wird der Iman entrissen, so wird er vor ihm wie ein Schatten. So steht er über ihn wie ein Schatten. Wenn er dann bereut, kehrt der Iman wieder zu ihm zurück. Und Abdullah ibn Rawah und Abu Darda radiallahu anhum sagten, der Iman ist wie ein Stück Gewand. Okay? Den kann der Mensch manchmal anziehen und manchmal auch ausziehen. Und genauso sagt der Imam Ahmad, Rahimahullah und andere. Und die Bedeutung ist, wenn die Eigenschaften des Imams vollständig ist, hat er es angezogen. Wenn davon was fehlt oder gering wird, dann zieht er es aus. Ja? Und all dies ist ein Hinweis zu dem vollständigen, vollkommenen Iman, der von seinen Pflichten nichts fehlt. Okay? Und das Gemeinte ist, dass von der Gesamtheit der Eigenschaften des Verpflichtenden, die verpflichtenden Eigenschaften des Imams, dass der Mensch oder dass der eine für seinen Bruder, der Gläubige, seinen gläubigen Bruder, das liebt, was er für sich selbst liebt. Und dass er für ihn hasst, was er für sich selbst hasst oder verabscheut. Ja? So, wenn er dies nicht hat, dann sinkt von seinem Iman damit. Und es wurde überliefert, dass der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte zu Abu Huraira: Liebe für die Menschen, was du für dich selbst liebst, dann bist du ein Muslim. Überliefert bei At-Tirmidhi und Ibn Majah. Und Imam Ahmad überlieferte von den Hadith von Mu'adh, dass er den Nabi sallallahu alaihi wasallam fragte über den besten oder den besten Iman. Er sagte, der beste Iman ist, dass du für Allah liebst und für Allah hasst und dass du deine Zunge beschäftigst in das Gedenken Allahs. Ja? Er sagte, um was noch, ja Rasulullah? Er sagte, dass du für die Menschen liebst, was du für dich selbst liebst und für sie hast, was du für dich selbst hast und dass du Gutes sagst oder schweigst. Und der Nabi sallallahu alaihi wasallam ordnete den Eintreten im Jannah auf diese Eigenschaft. So ist im Musnad von Imam Ahmad, rahimahullah, von Yazid ibn Asad al-Qasri, dass er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte zu mir, liebst du al-Jannah, das Paradies? Ich sagte ja. Er sagte, so liebe für deinen Bruder, was du für dich selbst liebst. Und in Sahih Muslim, von Hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, wer es liebt, dass er von den Jannah weggeschoben wird und in Jannah, wer es liebt, dass er vom Höllenfeuer weggeschoben wird und in Jannah eintretet, dann soll ihm der Tod erreichen, während er an Allah und den jüngsten Tag glaubt und dass er zu den Menschen kommt oder dass er zu den Menschen kommt, so wie er liebt, dass zu ihm gekommen wird. Yani, dass er so zu den Menschen ist, wie er es liebt, dass sie zu ihm sind. Okay? Oder dass man zu ihm ist. Und darin auch, er nennt sich Muslim von Abu Dharr, radiallahu anhu, dass er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte zu mir, Ya Abu Dharr, Ya Abu Dharr, inni araka da'ifa, wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, la ta'muranna ala thnaini, wa la tuwallayanna ma la yateem. Yani, er sagte zu ihm, O Abu Dharr, ich sehe dich schwach, und ich liebe für dich, was ich für mich selbst liebe. Sei kein Amir, yani Anführer, über zwei. Und übernehme nicht das Geld eines Weisen, yani die Verwaltung des Geldes eines Weisens. Okay? Und er verbot ihm dies, weil als er wegen dem, was er von seiner Schwäche sah. Und er, sallallahu alaihi wasallam, liebt das für jeden Schwachen. Und er übernahm die Führung der Angelegenheiten der Menschen, weil Allah ihm dafür stärkte. Und er befahl ihm, alle Geschöpfe zu der Gehorsamkeit von ihm oder zu ihm aufzurufen und dass er die Verwaltung ihres Dins und Dunya übernehmen soll. Sonst hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam yani nicht übernommen. Und es wurde von Ali radiallahu anhu überliefert, dass er sagte, der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm, ich bin zufrieden für dich, womit ich für mich selbst zufrieden bin. Und ich hasse für dich, was ich für mich selber hasse. Lese den Koran nicht, während du auf Janaba bist. Auf Janaba bist. Auf Janaba, yani jemand, der schon der Beischlaf hinter sich hatte. Ja, und noch nicht geduscht hat. Und auch nicht, während du verbeugt bist. Und auch nicht, während du niedergeworfen bist. Okay? Und Muhammad ibn Wasi hatte oder war dabei, einen Esel von sich zu verkaufen. Ein Esel, ja. So sagte zu ihm ein Mann, bist du zufrieden mit diesem Esel für mich? Er sagte, wäre ich damit zufrieden für mich, dann hätte ich ihn nicht verkauft. Und das ist ein Hinweis von ihm, dass er nicht für seinen Bruder zufrieden ist, außer was er für sich selber zufrieden ist. Ja, subhanallah, schaut euch die Ehrlichkeit. Okay? Und das ist von da, das fällt unter der Nasiha für die Allgemeinheit der Muslime, die von der Religion ist, wie wir bereits erklärt haben in den Hadith. In den Hadith, erwähnten Hadith. Und wir erwähnten in diesem Hadith, wie bereits gesehen, den Hadith von Nu'man ibn Bashir radiallahu anhu, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, ein Beispiel für die Gläubigen in ihrer Liebe, Zuneigung und Barmherzigkeit zueinander, ist der eine Körper. Wenn ein Gliedmaß oder ein Teil davon leidet, dann folgt ihm der Rest des Körpers mit Fieber und Schlaflosigkeit, überliefert bei Al-Bukhari und Muslim. Und dies weist darauf, dass der Mu'min, dass ihm das ja nicht gefällt, was sein Bruder, oder dass ihm das wehtut, was sein Bruder wehtut, und dass ihm das traurig macht, was sein Bruder traurig macht. Und der Hadith von Anas, über den wir jetzt sprechen, weist darauf, dass der Mu'min sich freut, was über dem, was sein Bruder freut, und dass er für seinen Bruder, den gläubigen Bruder, ja, von ihm das will, was er für sich selbst von dem Guten will. Und das alles kommt mit der Vollständigkeit der Befreiung der Brust von Groll und Hass und Neid und Betrug. Denn der Neid erfordert, dass derjenige, der Neid hat, es hasst, dass jemand mehr als ihm von den Guten hat oder gleich wie er von den Guten hat. Weil er will und liebt es, dass er über die Menschen mit seiner Güte, mit den guten Sachen, die er hat, hervorgehoben wird. Und dass er alleine das hat. Und der Iman erfordert das Gegenteil davon. Nämlich, dass die Mu'min, alle Gläubigen mit ihm beteiligt sind, in dem, was Allah ihm gegeben hat, von dem Guten, ohne dass von ihm davon was weggenommen wird oder geringer wird. Okay? Und Allah Ta'ala lobte in seinem Buch denjenigen, der nicht will, erhoben in der Erde zu werden, ja, und auch nicht den Unheil. So sagte, dies ist die Wohnstätte des Jenseits. Wir machen sie für diejenigen, die keinen Erhobenheit, Hochmut in der Erde und auch kein Unheil wollen. Okay. Und Ibn Jarir überlieferte mit einer Überlieferungskette, die ein Bedenken hat, von Ali radiallahu anhu, dass er sagte, es gibt der eine, ja, liebt es oder gefällt es, dass yani der untere Teil von seinem Schuh, dass es besser ist als ja, der untere Teil, yani die Sohle seines, des Schuhes seines Gefährten. So fällt er unter der Aussage, dies ist die Wohnstätte des Jenseits, wir machen sie für diejenigen, die keinen Hochmut in der Erde und keinen Unheil wollen. Das gute Ende ist für die Gottesfürchtigen. Und ebenso wurde überliefert von Al-Fudayl ibn Ayyad über diesen Vers, dass er sagte, dass er es nicht liebt. Dieser Vers bedeutet ja nicht, dass er es nicht liebt, dass sein Schuh sogar besser ist als der Schuh von jemand anderem, ja, und dass auch nicht die Sohle davon besser ist als die Sohle von jemand anderem. Yani, das ist schon, da fängt es schon an. Und es kam, was darauf hindeutet, dass derjenige nicht sündig wird, der es hasst, dass die Leute mehr als er von der Schönheit haben, so dass er nicht sündig wird. So überlieferte Imam Ahmad rahimahullah und Al-Hakim in seinem Sahih von Ibn Mas'ud radiallahu anhu, dass er sagte, ich kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und bei ihm war Malik ibn Marar al-Rahawi. So kam ich an, während er sagte, O Gesandter Allahs, für mich wurde von der Schönheit bestimmt, was du siehst. So liebe ich nicht, dass jemand mehr als ich gerne von der Schönheit hat. Ist das von Unrecht? Er sagte, nein, das ist kein Unrecht. Jedoch, der Unrecht ist, die Leugnung die Leugnung der Wahrheit, ja, und den Hochmut gegenüber den Menschen, oder wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte. Und Abu Dawud überlieferte von Abu Huraira radiallahu anhu, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, die gleiche Bedeutung, und in seinem Hadith ist Al-Kibr statt Al-Baghi, yani Hochmut statt Unrecht. So hat er verlernt, dass sein Hassen oder sein Verabscheuen, dass jemand mehr als ich, mehr als ihn in der Schönheit ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es verneint, dass das von Unrecht oder von Hochmut ist. Und er erklärte den Hochmut und Unrecht mit der Leugnung der Wahrheit, nämlich den Hochmut darüber, und die Weigerung von seiner Akzeptanz, von der Akzeptanz davon, aus Hochmut, wenn es seiner Neigung widerspricht. Und von hier sagte einer der Salaf, die Bescheidenheit, dass du die Wahrheit akzeptierst von jedem, der damit zu dir kommt. Und selbst wenn er klein ist, yani jung ist. Ja, so, wer die Wahrheit akzeptiert von dem, der damit kommt, egal ob er klein oder groß ist, und egal ob er ihn liebt oder nicht liebt, dann ist er bescheiden. Und wer es sich weigert, die Wahrheit zu akzeptieren, so ist er ein Hochmütiger. Okay, das ist inshallah. Wir bleiben hier auch, stehen inshallah. Ich sage, subhanak allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. جزاكم الله خيرا